2 Karten Eintritt plus Vorspannung. Dazu ein Filmpaket mit unbekannten Namen. Wen interessieren die dunklen Streifen und Silhouetten auf der Filmleinwand, wenn dort nebenan ein viel schönerer Film läuft? Pure Absicht. 2 offene Knöpfe und ein Lächeln, das dir sagt, hinsehen, um willenlos bis zum Grund einzutauchen. Ja, die Explosion flutet Schatten unter die Haut.